die Sonntagnacht um 3 Uhr früh erwacht. Da hörte sie sich heil und aus mit der Maus. Das schien, als wäre das Ganze in der Nähe frei gemacht. Oh, Meier ist erschrocken, von ihr noch kaum. Und denkt, das ist doch hoffentlich nur ein böser Traum. Da knackt sie sich ins Ohr, geht zum Fenster und sie sieht. Da steht doch was in Flammen und eine Gruppe Männer fliegt. Frau Meier denkt nach, sie macht so schnell sie kann. Sie zieht sich ihre Jeans und den Kapuzenpulli an. Mit Feuerlöscher und der Mann, so rennt sie aus dem Haus. Mit anderen zusammen kriegen sie das Feuer aus. So weit, so gut, so schlecht, die Flammen sind gelöscht. Doch die Schweine, die das waren, die haben sie nicht erlöscht. Ja, ich schlag bei den Flüchtlingen, die hier ist verwohnt. Denn in ihrem Land ist Krieg, darum sind sie von da geflohen. Frau Meier und die anderen, sie reden hin und her. Mit Englisch geht's ein bisschen, die Verständigung ist schwer. Sie landen in der Weide an die Nazi-Front. My name is Lieselot and I help you if you want. Sie trinken noch den Kaffee und sie reden allerlei. Nach einer guten Stunde kommt doch schon die Polizei. Hallo, ihr Bullen, sagt Frau Meier, das ging jetzt aber fix. Nur ihr könnt gleich wieder was von euch erwarten, wie ihr nix. Die Bullen sind verdattert, dabei gehen schließlich weg. Die Flüchtlinge sind irritiert und fragen nach dem Zweck. Ja, ja, sagt Frau Meier, diese Bundesnächte schleichen. Die schützen mir die Reifen und nicht solche wie euch. But you and me together, we are faster to remove. Take some of the platten and we put it on your roof. Und wenn die Nazis wiederkommen, wenn die sich wirklich trauen, dann bringen die's mal um und dann werden die was staunen. Frau Meier selbst, die hat noch in der gleichen Nacht einen alten Fahrradschlauch an ihr Fensterkreuz gemacht und Pflastersteine deponiert. Sie sagt, das muss jetzt sein, das ist die Superzwelle, ich bin alt, aber gemein. Alt, aber gemein.